zwoisch, wie es isch. Mach wer das Zeit feister rief. Der Alltag brücht frische Luft. Brach wer uns der Wiederholung, bevor die Sehnsucht zu weit ansieht. Dann leben wir auf und nehmen einen Schluck auf den Willen und auf die Lebensfreude. Als wär's vorbei, fährt's dann wieder an.